Vom 2. bis zum 15. Juni sind dieses Jahr Studiwahlen. Ihr habt noch keine Ahnung, wen ihr wählen wollt? Kein Problem. Damit ihr euch ein Bild machen könnt, interviewen wir Kandidaten der antretenden Hochschulgruppen für euch. Wir haben unter anderem mit Anna, der Spitzenkandidatin des RCDS, gesprochen. Hallo Anna, kannst du dich bitte einmal für unsere Hörer vorstellen? Ich bin beim RCDS seit mittlerweile 3 Jahren, glaube ich. Bin Landesvorsitzende hier in Schleswig-Holstein und trete jetzt zur Stupa-Wahl an als Spitzenkandidatin. Ich studiere Wirtschaftspolitik und Deutsch auf Lehramt, bin mittlerweile im 2. Mastersemester. Also es neigt sich dem Ende und ich liebe mein Studium und ich möchte natürlich die Uni auf Kurs bringen. Und wofür steht RCDS? Der RCDS steht für Ring christlich-demokratischer Studenten. Neben bezahlbarem Wohnraum auf dem Campus und elternunabhängigem BAföG ist dem RCDS auch die Modernisierung der Bibliothek ein Anliegen. Wie soll die Bibliothek modernisiert werden? Genau, also dieses Jahr haben wir uns als Ziel gesetzt, auf jeden Fall die Unibibliothek zu updaten. Wir wollen längere Öffnungszeiten ab 8 Uhr bis 22 Uhr und das auch auf jeden Fall jeden Tag. Weil momentan hat die Bibliothek ab 9 Uhr auf. Das ist mir persönlich viel zu spät und wir wollen natürlich für alle Studenten und Studentinnen eine flexible Arbeitszeit haben und sodass die Bibliothek auch den ganzen Tag genutzt werden kann. Neben den verlängerten Öffnungszeiten fordert der RCDS, die Abschaffung der Kopiermöglichkeiten in den Bibliotheken zu stoppen, um einen fließenderen Übergang bei der Digitalisierung zu gewährleisten. Denn nicht alle Bibliotheksbestände sind bisher digitalisiert. Auch hier fordert der RCDS, mehr Bestände aus dem analogen in den digitalen Raum zu übertragen. Digitalisierung ist dem RCDS aber auch in der Lehre wichtig. Wir sind auf jeden Fall dafür, dass jeder Student und jede Studentin die Möglichkeit hat, gerade Vorlesungen auch online zu verfolgen zu können und zu Hause nacharbeiten zu können. Ein anderes Thema des RCDS ist die Mobilität der Studierenden. Was sind dort konkret eure Ziele, Anna? Ja, ein wichtiges Thema, was gar nicht so viele Studentinnen und Studenten wissen, ist, dass die Sprottenflotte ja jetzt nicht mehr, also zum Ende des Jahres läuft dieser Vertrag aus und so, dass es dann nicht mehr so ist, dass die erste halbe Stunde kostenlos ist für Studentinnen und Studenten. Und da wollen wir wirklich schauen, dass da nochmal ein Vertrag geschlossen wird mit Sprottenflotte. Das klappt auch in anderen Universitätsstädten sehr gut. Wir wollen das auch hier weiter umsetzen, weil das ist natürlich, gerade wenn der ÖPNV mehr genutzt werden soll, und das ist ja auch unser Ziel, dann müssen wir diese Verbindung schaffen. Das sind alles gute Themen, aber was macht den RCDS besonders? Wodurch grenzt ihr euch von den anderen Hochschulgruppen ab? Das ist eine gute Frage. Wir haben ein großes Thema, bei dem wir uns, glaube ich, von den anderen Hochschulgruppen auch abgrenzen. Und das ist die Unterstützung der Bundeswehr. Der RCDS will verhindern, dass studierende Soldaten in Uniform an der Uni für ihren Dienst an der Waffe angefeindet werden. Die Bundeswehr soll deswegen mehr Raum an der Uni erhalten, beispielsweise durch Infostände bei Berufsmessen. Die Studiwahlen leiden letzter Zeit an einer geringen Wahlbeteiligung. Warum ist es wichtig, dass die Studierenden ihre Stimme abgeben, Anna? Weil es auf jeden Fall auch ihr Unileben beeinflusst, würde ich mal sagen. Wir setzen uns ja zum Beispiel auch für einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Geld der Studentinnen und Studenten ein. Und wir setzen uns auch für eine Obergrenze des AStA-Beitrages ein. Und das betrifft die Studentinnen und Studenten ja auch direkt. Das stimmt. Also, auf zur Wahl. Und zum Schluss, wie sieht deine Wahlprognose für den RCDS aus, Anna? Wir haben uns tatsächlich selbst ein Ziel gesetzt, das sind 4 Sitze. Wir haben seit Jahren 3 Sitze und das Ziel ist es natürlich immer, das zu verbessern. Also ich hoffe natürlich, dass wir auf die 4 Sitze kommen. Anna, dir vielen Dank für das Interview und viel Erfolg bei den Wahlen.